21. Der doppelte Marinehafen. Wilhelmshaven und Qingdao. Verschwunden 1918. Qingdao liegt am Gelben Meer, ungefähr in der Mitte zwischen Peking und Shanghai. Eine Metropole, in der 9 Millionen Menschen leben. Wenn man sie auf einem Luftbild im Internet anschaut und die Kirche St. Michael, ja, die gibt es, sucht, erkennt man, dass die Straßen nördlich und westlich davon im Schachbrettmuster angeordnet sind. Zoomt man noch näher heran, sieht man, dass die Häuser direkt am Rand der Straßen gebaut wurden, ohne Vorgarten, Garagen oder Parkmöglichkeiten. Dafür teilt sich der Straßenblock einen großen Innenhof. Wenn wir nun zum Vergleich solch ein Luftbild von Wilhelmshaven anschauen, genauer des Hafengebiets, dann stellen wir fest, die Straßenführung ähnelt sich, die Bebauung auch. Warum das? Dieser Teil von Qingdao ist sozusagen von den Enkeln der Menschen erbaut worden, die auch Wilhelmshaven errichtet haben. Beide Städte haben weitere Dinge gemeinsam. Sie waren eine seltsame Form preußischer Kolonie und ohne die Marine würde es sie nicht geben. Das Stück Land, auf dem Wilhelmshaven heute liegt, hatte ursprünglich zur Oldenburg gehört. Weil Preußen durch die Neuaufteilung der Welt während des Wiener Kongresses seinen Hafen an der Nordsee verloren hatte und keine Küstengebiete besaß, die sich für den Bau eines neuen eigneten, kaufte Wilhelm I., König von Preußen, dem Großherzog von Oldenburg 1853 ein 313 Hektar großes Gebiet ab. Es lag geschützt an einer Bucht, die man Jadebusen nennt, weil hier die Jade in die Nordsee mündet. Wilhelm I. besaß nun ein Stück Land, das im Herrschaftsgebiet eines anderen lag. Er wollte darauf einen Hafen für seine Marine bauen lassen. 1898 pachtete Wilhelm II., Enkel von Wilhelm I., noch immer König von Preußen, aber auch Kaiser des neu gegründeten Deutschen Reichs, von den Chinesen ein 55.200 Hektar großes Gebiet, das ebenfalls große Wasserflächen umfasste, an der Bucht von Kiaochu. Der Pachtvertrag war erzwungen. Wilhelm II. Hatte die Bucht 1897 besetzen lassen, nachdem zwei deutsche Missionare ermordet worden waren. Deutsch-chinesische Verhandlungen führten zur 99-jährigen Pacht des Territoriums. Wilhelm II. Besaß nun ein Stück Land mit einem kleinen Dorf, das im Herrschaftsgebiet eines anderen lag. Er wollte darauf einen Hafen für seine Marine bauen lassen. Qingdao gibt es noch immer, aber deutsch ist es nicht mehr. Genauso wenig wie Namibia, Togo, Kamerun, Burundi, Ruanda, Tansania, Palau, Samoa, Neuguinea, die Marshallinseln und all die anderen pazifischen Gebiete. Es sind allesamt verschwundene deutsche Orte und sie sind eng mit der Erneuerung und dem Ausbau der deutschen Marine verbunden, die 1853 ihren Anfang nahm mit dem Kauf des Stück Landes, auf dem Wilhelmshaven heute liegt. Die Lage am Jadebusen war ideal für einen Marinehafen. Das Wasser war ausreichend tief. Die Bucht schützte vor Stürmen aus dem Westen und Nordwesten und Handelsverkehr wie in Flussmündungen gab es nicht. Eine Großbaustelle von nie gekanntem Ausmaß entstand. 1862 arbeiteten dort 1824 Menschen. Im Juni 1866 waren es 2294. 3 Jahre später werkelten dort 2450 Handwerker und fast ebenso viele ungelernte Arbeitskräfte. Bis 1869 hatte die Baustelle 9,6 Millionen Reichstaler verschlungen. Der Ort hatte noch immer keinen Namen. Man nannte ihn nur den preußischen Kriegshafen bei Heppen. Das Leben auf der Baustelle und im Jadegebiet war isoliert und trostlos. Bis September 1867 gab es weder eine Bahnverbindung noch eine Möglichkeit, Nachrichten zu verschicken oder zu empfangen. Es sei denn, man schaffte es ins benachbarte Heppen, aber die unbefestigten Wege waren oft schlammig und wurden bei Regen unpassierbar. Am 17. Juni 1869 fanden gleichzeitig 3 Festakte statt. Die Grundsteinlegung der Garnisonskirche, die Hafeneinweihung und die Stadttaufe. Im Beisein von Wilhelm I. und zahlreichen hohen Gästen verkündet der Marineminister von Rohn, dass von dieser Stunde an dieser Hafen und die mit ihm werdende Stadt Wilhelmshaven heißen wird, für alle Zeiten. Spaziert man dort heute durch die Straßen am Hafen, die schachbrettartig um das Hafenbecken herum angelegt sind, ist es erstaunlich, wie viele der gründerzeitlichen Gebäude noch erhalten sind, trotz der Zerstörungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Es reihen sich Gründerzeithäuser aneinander, mit stuckverzierten Fenstern und ausladenden Erkern. Näher am Hafen stehen noch immer große, industriell anmutende Backsteingebäude, einige mit turmartigen Gebäudevorsprüngen. Die Bushaltestellen heißen Marinearsenal oder Werftor 1. Ebenso viel ist aber auch verschwunden: das Kommandogebäude der Nordseestation, die 1000-Mann-Kaserne, die Hafen- und die Werftkaserne. Nur die erste und zweite Torpedokaserne stehen noch. Dort waren die Menschen ausgebildet worden, die in die deutschen Kolonien fuhren. Als Wilhelm I. die Stadt bauen ließ, hatte er keine Eroberungen in Übersee im Sinn. Preußen hatte daran kein Interesse. Und einen deutschen Nationalstaat, der seine Größe durch Ländereien in Übersee ausdrücken wollte, gab es noch nicht. Wilhelm I. wollte durch die Marine vor allem die Küste schützen lassen und den Handel sichern. Das änderte sich zunächst auch nicht, als das Deutsche Reich 1871 gegründet worden war. Preußen war nun einer von 25 Bundesstaaten, wenn auch der größte, in dem die meisten Menschen lebten. Reichskanzler Otto von Bismarck sagte Anfang der 1880er Jahre: »Solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik.« Er fand, Kolonien müsse man sich leisten können, und zwar auf sehr vielen Ebenen: militärisch, politisch, finanziell. All das sah er nicht gegeben. Politisch war das Deutsche Reich noch sehr jung. Und eine nationalstaatliche Identität bildete sich gerade erst. Militärisch war es nicht stark genug, um Gebiete in Übersee zu sichern. Aber vor allem machte sich Bismarck finanziell nichts vor. Er glaubte, dass man in Kolonien vor allem Geld hineinstecken musste und sie nicht die Wirtschaft im Mutterland beflügeln würden. Bereits 1884 aber änderte Bismarck seine Politik. Die Welt war zunehmend unter den kolonialen Mächten England, Frankreich, Spanien, Portugal und den Niederlanden aufgeteilt. Auch deutsche Kaufleute und Unternehmen waren auf der Suche nach neuen Rohstoff- und Absatzmärkten für ihre Produkte, wollten Handelsstützpunkte auf den neuen Kontinenten eröffnen. Bismarck begann zunächst, Gebiete vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, in denen deutsche Kaufleute tätig geworden sind, unter deutschen Schutz zu stellen. Er nannte sie bewusst Schutzgebiete, weil er den größten Teil der staatlichen Befugnisse durch Schutzbriefe an die Handelsgesellschaften abgab. Vielleicht machte Bismarck sich Sorgen, die deutsche Wirtschaft könnte benachteiligt werden, wenn er sich weiterhin der kolonialen Expansion verwehrte. Hinzu kam, die Menschen in Europa begannen, neuen Lebensraum zu suchen. Die Bevölkerung auf dem Gebiet des Deutschen Reichs war von 23 Millionen im Jahr 1800 auf 35 Millionen 1850 angewachsen. 1900 sollten es 56 Millionen Menschen sein. Immer mehr Menschen verließen Europa. In den 1870ern waren es 350.000 Menschen, eine Dekade später bereits eine halbe Million. 1881-82 waren etwas mehr als ein Drittel davon Deutsche. Am 24. April 1884 wurde Südwestafrika, das heutige Namibia, Schutzgebiet. 3 Monate später kamen Togo und Teile Kameruns dazu. 1885 ließen sich Deutsche in Ostafrika, den heutigen Staaten Burundi, Ruanda und Tansania, nieder. Im selben Jahr wurden der Nordosten Neuguineas und das Bismarck-Archipel unter deutschen Schutz gestellt. Ein Jahr später kamen die nördlichen Salomoneninseln dazu. 12 Jahre später pachtete man die Bucht von Kiautschou. Im Jahr darauf kaufte das Deutsche Reich den Spaniern ihre Gebiete im Pazifik ab. Und so ging es weiter, bis am Ende des 19. Jahrhunderts Deutschland das drittgrößte, mit einigem Abstand allerdings, Kolonialreich der Welt nach Großbritannien und Frankreich besaß. Aber eigentlich wirkt es eher, als habe man die Reste des Wühltischs beim Schlussverkauf zusammengekratzt. Ein bisschen Regenwald, ein paar Savannen, ein Haufen Inselchen, mit denen niemand was anfangen konnte, und einen der unwirtlichsten Orte der Welt an der Küste Namibias. Die Schutzgebiete stellten sich als Mogelpackung heraus. Die minimale staatliche Einmischung, von der Bismarck geträumt hatte, funktionierte nicht. In vielen Gebieten kooperierten Einheimische nicht mit den Kolonisatoren. Warum sollten sie auch? In Togo und Kamerun mussten von Anfang an Staatsbedienstete und Militär stationiert werden. Andere Territorien folgten. In fast allen Kolonien, nicht nur den deutschen, gab es lokale Willkürherrschaft, Landenteignungen, Zwangsarbeit, Brutalitäten. Aufstände brachen aus. Zur Spirale der Gewalt mag beigetragen haben, dass 1888 Wilhelm II. Kaiser des Deutschen Reichs geworden und Bismarck 2 Jahre später abgetreten war. Mit Wilhelm II. Hatte sich die Außenpolitik geändert. Er wollte das Deutsche Reich als Weltmacht etablieren. Imperialistische Ideen verknüpften sich mit denen Darwins. Dessen Buch über die Entstehung der Arten war 1859 erschienen. Die Vorstellung, dass es dabei Favored Races in the Struggle for Life, also bevorzugte Rassen gebe, übertrug man vom Tierreich auf die Menschen. Die Deutschen, wie die anderen Kolonisatoren, hielten sich für eine davon. Sie wollten ihre Kultur und Würde in die Welt hinaustragen. Und es ist eine traurige Absurdität, dass sie die Einheimischen in den Kolonien vor allem menschenunwürdig behandelten. Überall in den Kolonien kam es zu Aufständen und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Und daran waren auch Matrosen und Offiziere beteiligt. Im Juli 1900 entsandte Wilhelm II. Das ostasiatische Expeditionskorps nach China. Deutsche Truppen sollten auch dort helfen, einen Aufstand niederzuschlagen. Der Kaiser verabschiedete sich in einer martialischen Rede voller nationalistischer Großmachtfantasien, in denen er die Soldaten sogar anwies, das Völkerrecht zu missachten. Ihr wisst es wohl, ihr sollt fechten gegen einen verschlagenen, tapferen, gut bewaffneten, grausamen Feind. Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Die Namen von 11 Männern, die in China starben, stehen auf einer Stele, die heute im Marinemuseum Wilhelmshaven unweit des heutigen Hafens steht. Ein kleiner quadratischer Turm mit runden Säulen an jeder Ecke und dazwischen ein Torbogen. Darauf ein Dach, auf dessen Spitze ein stolzer Adler auf einer Kugel sitzt. In den Torbögen sind Plaketten angebracht, zum Gedenken an die Angehörigen der 2. Matrosendivision. Eine zweite Tafel erinnert unter anderem an die Männer, die während und nach den Aufständen in Deutsch-Südwestafrika 1904 und 1905 umkamen. Dort hatten die Herero und später die Nama gegen die deutschen Kolonisatoren rebelliert. Sie hatten Eisenbahnlinien unterbrochen, Telegrafenlinien zerstört, Farmen überfallen und Siedler getötet. Frauen und Kinder griffen sie nicht an, sondern schickten sie zu den Missionaren. Die Deutschen schlugen brutal zurück. Sie richteten Gefangenenlager im großen Stil ein, in denen fast die Hälfte der Insassen starb. Und am Ende der 3,5 Jahre währenden Vernichtungskampagne waren 30-50% der beiden Volksgruppen umgekommen. Heute spricht man vom Völkermord an den Herero und Nama. Die Hälfte aller deutschen gestorbenen Soldaten waren Infektionskrankheiten erlegen. Einige von ihnen waren im Kanonenboot Habicht von Wilhelmshaven aus gestartet. Die Wilhelmshavener Werft lief unter Wilhelm II. Auf Hochtouren. Er wollte die Flotte erneuern und ließ in seiner 20-jährigen Amtszeit zwischen 1888 und 1918 25 Schiffe dort bauen. In den 17 Jahren zuvor unter seinem Großvater waren es nur 8 gewesen. Auch die Kasernen ließ er ausbauen. Als er antrat, gab es bereits die Werft und die Hafenkaserne. 1888 ließ er die 1000-Mann-Kaserne bauen, die größte des Kaiserreichs. Ihre Front verlief über 180 Meter. 10 Jahre später entstand die Graf-Spee-Kaserne. Alle diese Kasernen sind im Laufe der 1970er Jahre abgerissen worden. Es folgten die Kaserne für das 2. Seebataillon, die 1. und 2. Torpedokaserne. Das war im Jahr 1898, als Wilhelm II. Das chinesische Gebiet pachtete. Der Ausbau der Marine und damit auch Wilhelmshaven kostete viel Geld. Das Budget hatte sich zwischen 1888 und 1898 von 48,7 Millionen Reichsmark auf 117,5 Millionen Reichsmark mehr als verdoppelt. Eine Hälfte davon wurde für laufende Kosten ausgegeben, die andere Hälfte für den Bau neuer Schiffe. Deshalb war es wichtig, die deutsche Bevölkerung für die Marine zu begeistern. Auch dafür sollte der neue Hafen von Tsingtau sorgen, so sprach und schrieb man ihn damals. Es wurde der einzige deutsche Hafen in Übersee. Das ferne Projekt planten und bauten Beamte aus Wilhelmshaven. Es ergab Sinn. Die Stadt hatte den gleichen Zweck. Auch sie sollte vor allem Marinestützpunkt sein. Ein Reiseführer von 1927 beschrieb die Landschaft. Die Küste von Tsingtau ist buchtenreich und zackig, oft felsig und steil abfallend, manchmal eben und sandig und somit prachtvolles, an blauer See gelegenes Badeterrain abgebend, auf dem sich im Sommer alljährlich ein reges internationales Badeleben entwickelt. Das Badeleben entwickelte sich aber erst, nachdem man aus dem chinesischen Dorf eine europäische Stadt gemacht hatte. Dazu kaufte man den Chinesen ihre Häuser ab, siedelte sie in die Vorstädte um und gestaltete die Landschaft neu. Man legte ein breites, rechtwinkliges Straßennetz an. Die Straßen wurden gepflastert. Darunter verlief eine moderne Kanalisation für Regen und Abwasser. Trinkwasserleitungen wurden verlegt. Es entstanden Munitionsgebäude, Lazarett, Kasernen. Aber auch Kirchen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, Schulen, Post, Gasthäuser, Hotels, Telegrafenleitungen und Funkstationen. Die stark von Erosion gefährdeten kahlen Hänge rund um Qingdao wurden mit Bäumen bepflanzt. Darunter gründete man sogar ein eigenes Forstamt. Ein Schlachthof entstand mit strengen deutschen Hygieneauflagen. Man baute eine 395 Kilometer lange Bahnlinie in das Hinterland nach Jinan, früher Jinanfu, wo man Kohle und Erze abbauen wollte. Mehrere Sanatorien eröffneten. In der Anhui-Straße stand das Star Cinema, das mit Vorführung neuer anziehender Lichtbildschlager warb. Täglich zwei Vorstellungen um 5.15 Uhr und 9.15 Uhr im kühlen, gut ventilierten Saal. Qingdao wurde eine mustergültige deutsche Stadt. Dabei lebten 1913, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, nur 2700 Deutsche in der Stadt, 2300 davon Marineangehörige und 53.000 Chinesen. Die Einheimischen waren skeptisch gegenüber den Deutschen. Sie hatten schon genug eigene Probleme. Überschwemmungen plagten die Region, Menschen hungerten. Gleichzeitig begann sich die alte traditionelle chinesische Gesellschaftsordnung langsam aufzulösen. In diese Phase der Unsicherheit und Spannungen platzten die Missionare hinein, die nicht nur die Werte des Christentums predigten, sondern auch soziale Arbeit leisteten, indem sie Schulen und Krankenhäuser aufbauten und auch dort nebenbei das christliche Weltbild verbreiteten. Das veränderte die Gesellschaft weiter. Für die Einheimischen war Qingdao ein Symbol für wirtschaftliche Ausbeutung und kulturelle Invasion. Sie wehrten sich ab Herbst 1899, zündeten Kirchen und Häuser an, zerstörten Gleise und Telegrafenleitungen, erpressten und töteten konvertierte Mitmenschen. Die Unruhen, die in der Provinz Shandong begannen, in der Qingdao liegt, breiteten sich aus. Da viele aufständische chinesische Kampfkunst beherrschten, die die Kolonisatoren damals als chinesisches Boxen bezeichneten, erhielt der Aufstand in der westlichen Geschichtsschreibung den Namen Boxeraufstand. Die alten und neuen Kolonialmächte verbündeten sich nun zur ersten internationalen Einsatztruppe. England, Frankreich, Russland, Italien, Österreich-Ungarn, USA, Japan und Deutschland stellten Kontingente. Am 17. Juni 1900 schlugen sie los. Sie kämpften vor der Reede von Dago, wo vier Befestigungsanlagen die Mündung des Flusses Hai sicherten. Eine strategisch wichtige Position, über den Hai konnte man in das Innere Chinas segeln. Aus Qingdao nahmen die Männer des 3. Seebataillons der deutschen kaiserlichen Marine teil. Am 21. Juni erklärte China den Alliierten den Krieg. Am 14. August erreichten die Truppen Beijing. Am nächsten Tag floh die chinesische Kaiserwitwe Cixi aus der Stadt. Ein weiteres Jahr hielten die Kämpfe an. Es wurde geplündert. Soldaten brannten Dörfer nieder. Zivilisten wurden erschossen und hingerichtet. Am 7. September 1901 unterzeichnete Cixi ein Friedensabkommen, das sogenannte Boxerprotokoll. China wurde darin unter anderem zur Zahlung einer Entschädigung verpflichtet. Davon erhielten die Deutschen 280 Millionen Reichsmark. Noch 13 weitere Jahre blieben die Deutschen in Qingdao. Aber die Hoffnung, den chinesischen Markt zu erschließen, erfüllte sich nicht. Der Hafen von Qingdao wurde zwar ein Warenumschlagsplatz, aber es waren vor allem japanische Importe, die von hier aus ihren Weg nach China fanden. Die Kohle, die man entlang der Eisenbahnlinie förderte, war von schlechter Qualität. Der Versuch, Seide zu produzieren, schlug fehl. Einzig die Bierbrauerei war ein Erfolg. Noch heute ist das Qingdao-Bier der Marketingschlager der Stadt. Unter dem Strich wurde Qingdao zur teuersten Kolonie im Deutschen Reich, sieht man von den Kolonialkriegen in Afrika ab. Bis 1913 wurden 200 Millionen Reichsmark investiert. Nur 36 Millionen konnten vor Ort eingenommen werden. Am 28. Juli 1914 begann der Erste Weltkrieg. Schon am 27. August erreichten japanische Truppen Qingdao. 3 Monate später ergaben sich die Deutschen. Die Stadt ging in japanische Verwaltung über. In Qingdao erinnern noch einige Gebäude wie die Kirche St. Michael oder der alte Bahnhof an die deutsche Zeit. Im Deutschen Marinemuseum zeigt eine vergilbte Karte der damaligen Stadt den alten Grundriss, der Wilhelmshaven so sehr ähnelt. In der Nähe hängt an der Wand auch eine Reichskolonialuhr, auf dem Gehäuse eine Landschaft mit Palmen, Schlangen, Elefanten, einem Kamel. Und ein Schiff mit rauchenden Schornsteinen. Darüber weht eine Fahne. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Die Hafenanlagen in Wilhelmshaven, von wo aus die Schiffe in die Kolonien ablegten, wurden während des Zweiten Weltkrieges zerstört. 102 Luftangriffe prasselten auf die Stadt herab und trafen 2/3 aller Gebäude, darunter die Marine- und Werftanlagen. Nur einige wenige Bauten wie die erste und zweite Torpedokaserne haben den Krieg überstanden.